Ding. Club Ding mit Florian. Und damit einen schönen Montagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Heute zu Gast bei uns der in Italien geborene und in London lebende Cassim. Er hat einen richtig geilen Sound für euch, eine Stunde dabei. Und wir starten rein mit Marc Tamonea, Run and Hide. Ein Remix am 16.12. rausgekommen. Schöne, treibende Bässe, energiegeladene Leads mögen wir auf jeden Fall. Danach haben wir Milos für euch. Die Cultured Kindisch-Künstler Madras und Fulltone sind mit Remixen von Mitch Olivers hypnotischer, schöner, gefühlvoller House-EP Sea to Sky von Mai 2022 am Start. Am Freitag ist die EP rausgekommen beim Berliner Label und Patrice Bäumel mit Claire haben wir noch aus dem Get Physical Album. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. Slam. Until the end of Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. We'll be right back. Ihr hört Patrice Bäumel und Claire aus der 20 Times Get Physical. Ron Flutter mit Captain Magic, jetzt für euch. Erfolgreiches Album Runner Parade. Jetzt ist er zurück mit der Two-Track-EP Barry, daraus Captain Magic, ist am 16. Dezember rausgekommen. Albuquerque haben wir danach für euch. Die Labelchefs von Sonido Profundo, wo die EP auch gedroppt ist am 16.12. Die sind mit zwei neuen Tracks zurück. Destination und The Things We Made Of. Die EP ist wirklich so ein Experimentierergebnis. Schöne, emotionale Akkordfolgen, geile Basslines, richtig, richtig progressive, tiefe Beats. Macht absolut Spaß zu hören. Und Dancing in the Night haben wir für euch danach noch aus dem 20 Times Get Physical Album in der großartigen Bababam Edit von Liska Höchst selbst. Das Clubding hier. Yeah. Unser Ding. Club-Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. unser Ding. Club-Ding. Club-Ding. Thank you. Ihr hört Dancing in the Night, Ronald Lieskas Bam Edit im Clubding. Riesnik und Mikesh mit Read the Room, Label, dessen Gründer spätestens seit dem letzten Drake-Album auch in der breiten Masse angekommen ist. Keine Musik, schöne, wirklich geile EP geworden. Gibt's jetzt für euch im Clubding, danach Rockin' Moroccan, You Got the Love, der West Londoner, gibt sein schönes Debüt auf Get Physical mit perkussiven Deep House Tracks. Am 16. rausgekommen und sind wir mal ehrlich, ein Sample zur rechten Zeit hat noch nie geschadet. Außerdem DJ T und Diss für euch, wo zwei Legenden aufeinandertreffen. Vollzeitding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Clubding. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Unser Ding. Unser Ding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Club-Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Ihr hört das Clubding mit Rafa Silva, Another Night. Letzter Track aus der 5. Triation Compilation von Ritter Butzke. Davor habt ihr Recorpo gehört mit Vesuviana. Dieser Track, der geht richtig, richtig schön deep. Nach dem letzten Erfolg nochmal schön mit einer 4-Track-EP bei Wine zurückgemeldet. Und Pauke Schaumberg mit Solar. Ja, das war auch ein geiles Ding. Tolle Platten hier bei uns heute Abend im Club Ding. Die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Apropos Mix, da sind wir jetzt. Heute zu Gast bei uns im Club Ding. Er ist in Italien geboren, lebt in London und heißt Kasim. Er hat sich durch seine schönen, breit aufgestellten Soundlandschaften in seinen Sets in den letzten Jahren international wirklich einen Namen gemacht, bewegt sich so ein bisschen in der Underground-House-Szene und in den Subvarianten, macht richtig schöne Kontraste, analoge Stilmittel rein. Den erkennt man auf jeden Fall wieder. Jetzt eine Stunde lang für euch in The Mix im Clubding. Can understand really unless you're deep into the vibe of the house. nacerá. Ya verá que el sol que calenta nacerá. Ya verá una mar en el globo que nos ayuda a volar. fancy house in London town. Come together all over the world, from the hoods of Japan, Harajuku girls. What? It's all love. What? Give it up. What? tell me what the hell do I do to let myself be free? Myself.